Willkommen zu meinem Podcast, Das Klavier. Was ist das Klavier überhaupt? Das Klavier ist ein Musikinstrument mit Saiten und Tasten. Das macht es zu einem Saiteninstrument und einem Tasteninstrument. Es wird auch Piano genannt und hat meistens 88 Tasten. Davon sind 52 weiß und 36 schwarz. Die weißen Tasten erzeugen die Tonleiter in C-Dur. Die schwarzen Tasten erzeugen weitere Halbtonschritte. Alle Tasten zusammen bilden die Klaviatur. Heutzutage gibt es auch elektrische Klaviere. Diese werden Digitalpiano oder auch E-Piano genannt. Der Klang wird dann nicht mit Hämmerchen und Saiten erzeugt, sondern wenn man eine Taste drückt, errechnet ein Computer im E-Piano den Ton. Auf der linken Seite der Klaviatur befinden sich diejenigen Tasten, welche die dunklen und tiefen Töne erzeugen. Und je weiter man nach rechts spielt, desto heller und höher werden die Töne. Mit Hilfe der Pedale, die unten am Klavier sind, kann man die Töne insgesamt leiser machen, die Töne fortklingen lassen oder sie schneller abklingen lassen. Wie wurde das Klavier erfunden? Klaviaturen gibt es schon mindestens seit dem 12. Jahrhundert. Nur spielte man damals nicht ein Klavier, sondern eine Orgel mit Pfeifen. Diese Klaviaturen waren minimalistischer gehalten als die heutigen. Das Klavier, wie wir es heute kennen, hat der Italiener Bartolomeo Cristofori erfunden. Er lebte im 17. Jahrhundert am Hof in Florenz und hat die Hammermechanik erfunden, die wir bis heute kennen und nutzen. Dadurch kann man durch schwaches Anschlagen leise Töne spielen, durch starkes Anschlagen laute Töne. Da viele Töne durch mehrere Saiten erzeugt werden, kann man durch die Fußpedale noch auf unterschiedliche Weise spielen. Was das Klavier im Unterschied zu anderen Instrumenten so besonders macht. Erstens. Das Klavier ist sehr vielseitig. Von Pop oder Jazz bis zu Filmmusik oder Klassik. Fast jede Art von Musik lässt sich auf dem Klavier wunderbar spielen. Zweitens. Das Klavier ist ein Harmonieinstrument. Das bedeutet, dass man zur selben Zeit mehrere Töne gleichzeitig spielen kann. Drittens. Das Klavier ist der Schlüssel zur Musiktheorie und zur Komposition. Wenn man eigene Stücke schreiben oder komponieren möchte, ist kein anderes Instrument so geeignet für den Zugang dazu wie das Klavier. Viertens. Man kann auf dem Klavier schnell Fortschritte erzielen. Im Vergleich zu anderen Instrumenten ist das Klavier zu erlernen relativ einfach. Man braucht keine speziellen körperlichen Voraussetzungen wie bei einem Blasinstrument. Außerdem ist die Tonerzeugung auf dem Klavier sehr einfach. Man drückt eine Taste und der Ton erklingt. Da auf dem Klavier jede Taste gleichermaßen zugänglich ist, steht einem vom ersten Moment an der gesamte Tonumfang des Instruments zur Verfügung. Bei anderen Instrumenten ist man gezwungen, mit einem Teil des möglichen Tonumfangs zu beginnen und wird diesen erst im Laufe der Zeit erweitern. Fünftens. Man ist unabhängig zu anderen Instrumenten. Da das Klavier ein Harmonieinstrument ist, kann man sich selbst begleiten. Melodieinstrumente wie Holz- oder Blechblasinstrumente können nur einen Ton zur gleichen Zeit spielen und sind deshalb auf andere Instrumente angewiesen, wenn sie Musik mit gleichzeitig erklingenden Tönen spielen wollen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.